mein Name ist Helmut Samjeske. Bin tätig in Berlin als Steuerberater. Trotzdem verweigern sie, das ist interessant, sie verweigern mit Macht. Eigentlich müsste man mit Panzer hinfahren und da so ein Finanzamt in Asche legen. Und das darf man ja nicht. Das hat mir aber auch schon jemand anderes empfohlen. Der hatte eben nicht Finanzamt gesagt, der hat gesagt Berlin. Mit dem Panzer hinfahren und reinschießen. So ironisch. Ein anderer widersprach von einem Flugzeug. Damit wollte er gerne etwas anrichten. Herr Pohlmann, ich sag's Ihnen mal. Es gibt viele Leute, die so denken. Der 20-4-Grundgesetz lässt das zu. Der 20-4-Grundgesetz sagt, du kannst alles machen, um die Grundrechte durchzusetzen. Du musst es bloß in einer abgefederten Form durchführen. Ich kann nicht beim guten Tag sagen, den Typen erschießen. Ich muss mit dem erst reden und muss ihn überzeugen. Und erst wenn der wirklich massiv sagt, ey, dich drücke ich in die Ecke, kann ich den umlegen. Das ist die Grenze des 20-4, das ist der finale Rettungsschuss, das muss ich mal überlegen, das wird aber in den Kommentaren so nicht gesagt, das wird umschifft, das wird wegargumentiert, aber das ist die Wirkung von 20-4. Woher kommt diese Redewendung der finale Rettungsschuss? Da gibt es ein Gesetz aus dem Gesetz zur Sicherheit und Ordnung der Polizei und da ist das mal niedergelegt worden. Ich meine diese Wortwahl. Das habe ich aus diesem Terminus. Der finale Rettungsschuss, das hat man auch schon mal zu mir gesagt. Finaler Rettungsschuss ist Terrorbekämpfung, Geiselnahme. Da hat man das formuliert. Herr Lenninger hat nächste Woche Montag wieder ein Strafverfahren. Das habe ich gelesen. Aber Herr Lenninger ist auch irgendwo, sage ich es mal ganz klar, ein Sonderling. Ich sage eigentlich, die Leute in diesem Bereich Grundgesetz, Rechtswidrigkeit, egal, eigentlich Staatsverbrechen, die müssten sich fokussieren, vernetzen und wirklich massiv zusammenarbeiten. Ja. Da gehören Rechtsanwälte rein, da gehören Steuerberater rein, sonstige Leute, wenn ich die Seiten lese, die hier aufgestellt werden, sind das alles hochqualifizierte Leute, jedenfalls in vielen Fällen, die genau Bescheid wissen und die sich austauschen müssten. Ja. Und dadurch kriegen wir Kraft in die Bewegung. Also ich habe zum Beispiel gesagt, ihr müsst alle in eine Partei gehen, ihr müsst in der Partei mitwirken und ihr müsst in die Kleinpartei gehen, nicht in die Großen. Ihr müsst in den Kleinparteien wirken, denn die Großen sind verseucht. Und ich mache das zum Beispiel, indem ich die FDP anschieße, mit der ich bin bei Facebook und da gibt es eine ganze Menge Dinge, die insbesondere von der FDP nach vorne getragen werden. Und da mache ich mir eigentlich den Joke draus, dass ich mich da hinstelle und sage, wisst ihr was, Freunde, ich erkläre euch mal, wie das mit den Grundrechten funktioniert und dass eure Ansicht auf der Ebene total falsch ist. Und das ist so, dass es da eigentlich kaum Widerspruch gibt. Ich nehme also an, die wissen genau, was sie tun. Das heißt also, die Partei als solche weiß genau, wir begehen Verbrechen. Kommen aber andererseits und plustern sich auf, dass sie die NSDAP verbieten wollen. Oder die NPD jetzt. Und da sage ich von der anderen Seite, wie kann das sein, dass eine Partei, die nach 21 Absatz 2 Grundgesetz voll gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt, auf die anderen zeigt und sagt, die müsst ihr verbieten. Da sage ich von der anderen Seite, die etablierten Parteien, die müssen alle verboten werden. Die anderen Parteien, die neu aufkommen, zum Beispiel die Piratenpartei, die hat das sehr schön gesagt, wir reflektieren auf das Grundgesetz. Und interessanterweise haben die das Grundgesetz zuvörderst auf die Datensicherheit und die Internetverbindung gestützt, haben aber auch andererseits gesagt, dass die Grundsätze, dieses Grundgesetz in anderen Ebenen auch in die Tonne getreten wird. Und da sage ich, da sind die auf dem richtigen Weg. Und dann gibt es die Freien Union und da bin ich führend. Da sage ich also, pass auf, die Grundrechte müssen ganz nach vorne gestellt werden. Und da gibt es die DDP, die das auch hat. Da gibt es die Partei der Vernunft. Da ist ein Professor Giel, der hat da auch sehr massiv die Grundrechte nach vorne gestellt. Also gibt es Alternativen. Und der Bürger kann sagen, ich positioniere mich. Mhm. Ja. Jetzt habe ich einen langen Vortrag gehalten. Was machen Sie denn die ganze Zeit? Machen Sie auch irgendwas aktiv? Ich bin gelernter Steuerberater. Ja. Und da bin ich den ganzen Tag mit Grundgesetz und Rechtsverletzungen konfrontiert. Ich schiebe die Sache ja bei der Finanzverwaltung rein. Und zwar deutschlandweit. Und dann bin ich als Steuerberater natürlich Insolvenzrecht, Betreuungsrecht, Handelsrecht, auf allen Gebieten, Steuerstrafrecht, auf allen Gebieten eingebunden. Ja. Und das Interessante ist, ich sage es mal so ganz klar, der Bürger erwartet von mir gar kein Steuerrecht, der erwartet von mir, eine Rechtsdatenbank zu sein. Der fragt mich über alle Rechtsgebiete. Und manchmal denke ich, sag mal, was erwarten die von dir? Andere haben ein Spezialgebiet und bei mir geht das über alle Rechtsgebiete und überall werde ich gefragt, das Insolvenzrecht mit dem Steuerrecht verbunden, mit dem Strafrecht verbunden, Bankrott, das schneit hier alles rein und da merke ich vor allen Dingen, wie die Behörden und die Gerichte nicht den Bürger in seinen Grundrechten schützen, diese gewährleisten, sondern da merke ich ganz elementar, wie Behörden und Gerichte den Bürger in seinen Grundrechten systematisch bekämpfen. Da spielt eine Behörde dem Gericht den Ball zu oder die Gerichte untereinander oder die Gerichte den Behörden zurück. Das ist ein systemisches Arbeiten gegen den Bürger. Da bin ich fassungslos. Seitdem ich das weiß, sage ich, wo lebst du eigentlich hier? Seit wann wissen Sie das? Das hat sich so in den letzten 2 Jahren herauskristallisiert. Also ich habe da so ungefähr angefangen, 1996 habe ich mich dann beschäftigt, dann habe ich den Lenninger kennengelernt, 2006, 2007 und dann habe ich ja erstmal, das Interessante ist ja, wie man konditioniert ist. Man muss sich vorstellen, ich bin Steuerberater. Also bin ich schön in die Ausbildung gegangen und dann hat man mir da Steuerrecht beigebracht, aber kein Wort vom Grundgesetz. Und für mich war das Steuerrecht, ich habe das kilometerweise gelesen, Mensch, es gibt ja nichts anderes, deutsches Steuerrecht. Bis ich dann anfing, Kritik zum Steuerrecht zu lesen und mich damit auseinandersetzte, habe ich gemerkt, es stimmt nicht. Und dann bin ich ins Grundgesetz gesprungen. Und dann kam Lenninger und hat gesagt, du musst mal gucken, das stimmt so. Dann habe ich gesagt, ey, der spinnt der Mann, das kann alles nicht sein. Und interessanterweise fiel dann der Groschen, als ich mich mit der Normenhierarchie befasste und habe gesagt, ey, das Grundgesetz steht ja ganz oben und alles andere fällt unten drunter. Also muss das untere Gesetz vom oberen Gesetz dominiert werden und es geht nicht umgedreht. Und da habe ich erstmal begriffen, halt mal, dann haben wir ja ein ganz falsches Steuerrecht. Das Steuerrecht dominiert ja das Grundgesetz, das ist ja völlig unzulässig. Und da habe ich angefangen, ganz massiv dazu arbeiten. Mhm. Jetzt gibt es beispielsweise einen Fall, das ist meiner. Ich hatte Unterlagen in einem Lager gehabt. Das Finanzamt wollte die gerne sehen. Wegen einer Buchprüfung, aber das Lager wurde ausgeplündert im Beisein der Polizei. Ich wollte die Diebstähle verhindern, bekam an 2 Tagen Platzverweis. Die Unterlagen waren irgendwann ganz weg, mit anderen Sachen zusammen gestohlen. Und das Finanzamt nutzte das dann aus und schätzte jetzt bis auf fast 60.000 Euro, weil ich ja gewisse Dinge gar nicht mehr nachvollziehen oder nachweisen konnte. Ja. War im Jahre 2004. Ja. Und was ist daraus geworden? Ein Gewerbeverbot. Ja, so läuft der Hase. Und interessanterweise ist überhaupt die Schätzung als solches fraglich. Also es gibt ja Entscheidungen des Bundesfinanzhofes, die sagen ja, eine Schätzung ist unzulässig, wenn der Bürger durch irgendwelche unabwägbaren Umstände die Bücher gar nicht vorlegen durfte. Die andere Seite ist aber, dass die Abgabenordnung die Grundlage einer Schätzung überhaupt gar keine rechtliche Gültigkeit hat. Und das Einkommensteuergesetz und das Umsatzsteuergesetz unterfällt da auch. Und dann sage ich, sag mal, was wollen die eigentlich? Die können doch eigentlich einpacken. Und ich merke in der ganzen Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung, dass die mir mit keinem einzelnen Brief nicht einmal konstruktiv sagen konnten, mein Sohn, du hast Unrecht. Nicht einmal. Mhm. Und trotzdem verweigern sie, das ist interessant, sie verweigern mit Macht. Eigentlich müsste man mit Panzer hinfahren und da so ein Finanzamt in Asche legen. Und das darf man ja nicht. Das hat mir aber auch schon jemand anderes empfohlen. Der hatte eben nicht Finanzamt gesagt, der hat gesagt Berlin. Mit dem Panzer hinfahren und reinschießen. So ironisch. Ein anderer widersprach von einem Flugzeug. Damit wollte er gerne etwas anrichten. Herr Pohlmann, ich sag's Ihnen mal. Es gibt viele Leute, die so denken. Der 20-4-Grundgesetz lässt das zu. Der 20-4-Grundgesetz sagt, du kannst alles machen, um die Grundrechte durchzusetzen. Du musst es bloß in einer abgefederten Form durchführen. Ich kann nicht beim guten Tag sagen, den Typen erschießen. Ich muss mit dem erst reden und muss ihn überzeugen. Und erst wenn der wirklich massiv sagt, ey, dich drücke ich in die Ecke, dann kann ich den umlegen. Das ist die Grenze des 20-4, das ist der finale Rettungsschuss. Das müssen Sie mal überlegen. Das wird aber in den Kommentaren so nicht gesagt. Das wird umschifft, das wird wegargumentiert. Aber das ist die Wirkung von 20-4. Woher kommt diese Redewendung, der finale Rettungsschuss? Da gibt es ein Gesetz aus dem Gesetz zur Sicherheit und Ordnung der Polizei. Und da ist das mal niedergelegt worden. Ich meine diese Wortwahl. Das habe ich aus diesem Terminus. Der finale Rettungsschuss, das hat man auch schon mal zu mir gesagt. Finaler Rettungsschuss ist Terrorbekämpfung, Geiselnahme. Da hat man das formuliert. Ach so. Ja. Und das ist interessant, weil ja jeder Bürger sagt, pass mal auf, du darfst nicht irgendwie mit Gewalt und so, da gibt es eine Gewaltmonopol beim Staat. Das ist ja interessant, in Amerika darf jeder eine Waffe haben. Und die Begründung, das habe ich lange Jahre nicht verstanden, der Amerikaner darf deswegen eine Waffe haben, damit der Staat nicht gegen ihn vorgehen kann. Damit der Bürger, wenn er in die Bedrängnis kommt, in die Diktatur verfällt, gegen den Staat auftreten kann. Das soll in der amerikanischen Verfassung sogar festgelegt sein. So. Und da habe ich mich gewundert. Da habe ich gesagt, guck mal, jetzt erhält mir das, warum der Amerikaner sagt, meine Waffe gebe ich nicht ab. Mhm. Das ist zwar andererseits natürlich ein Risiko, dass man irgendwo in Amerika guten Tag sagt, wird man erschossen, weil man schief geguckt hat. Oder aus sonstigen Gründen. Da gibt es ja Geschichten zu. Aber es ist natürlich abzuwägen von der Theorie von 20-4, sag mal, wie weit kann das gehen? Und wir sind ja in Deutschland relativ wehrlos. Hier haben wir ja, stellen Sie mal vor, ein Sondereinsatzkommando. Ich habe mit solchen Leuten trainiert. Sondereinsatzkommando, was die für eine körperliche Leistungsfähigkeit haben. Warum haben Sie mit solchen Leuten trainiert? Weil ich mal Selbstverteidigung gemacht habe. Und wir hatten Leute, die da ausgebildet geworden sind. Und während wir 4.000 Meter liefen, dann liefen die 10.000 oder 20.000 Meter vorm Training und machten dann noch volles Training mit. Und da habe ich gemerkt, was da für ein Power, was da für eine Ausdauer hintersteckt. Und wenn die dann noch lernen, schießen und was weiß ich alles, dann haben die schon eine enorme Schlagkraft. Und da steht der Bürger ziemlich betröppelt gegenüber. Mhm. Also ist dieses ganze System, das ist zwar irgendwo friedlich orientiert, aber diese Friedlichkeit bedarf, ganz klar, einer Rechtsstaatlichkeit. Und diese Rechtsstaatlichkeit, die muss der Bürger erzwingen. Das kann er nur, indem er in die Öffentlichkeit geht, dass er in Parteien eintritt und dass er dort die Rechtsstaatlichkeit einfordert. Jetzt sagten Sie vorhin, Sie hätten selbst mal so einen Betreuungsfall erlebt, wie die Frau Claudia Grete das geschildert hat. Aber wir hätten das nebeneinander legen können. Ja? Was war das denn? Das war eine alte Dame, das war eine ganz heiße Sache. Das war eine alte Dame und die hatte Kinder und der eine Junge, der hat dann auf einmal, weil er Angst hatte, er wird enterbt oder mit der Erbschaft läuft das nicht, ist er auf einmal aufgestanden und hat eine Betreuung angeregt. Er hat also dem Gericht geschrieben, die Frau braucht Betreuung. Die Frau wurde aber in ihrer Familie in Hamburg betreut. Und interessanterweise war allein dieser Brief Auslöser für das gesamte Betreuungsverfahren. Das Kind, was die Betreuung betrieben hat, hat überhaupt gar keine Beziehung zu seiner Mutter. der hat die 20 Jahre nicht gesehen, hat sich gar nicht darum gekümmert. Und der schreibt einen Brief ans Gericht, ich habe es dann in der Akte gesehen, ich rege die Betreuung an. Und darauf, auf diesen Zettel, geht ein Bezirksamt oder ein Senat los und nimmt das Betreuungsverfahren aus, übergibt das dem Gericht und da wird die psychologische Untersuchung angezeigt. Mhm. Und die Frau hatte, als er den Brief kriegte, dem Gericht höchstpersönlich geschrieben, ich wünsche keine Betreuung, ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und werde in meiner Familie bestens versorgt, sollte es mir schlechter gehen. Das hat die mit eigener Handschrift formuliert. Und dann wurde sie vorgeladen zu einer psychologischen Untersuchung, zu einem Gutachter. Und das Heißeste an der Sache ist, dass erstens der Richter, der den Fall dann hatte, zu der Frau selbst nach Hause gegangen ist, ohne sich anzumelden, ohne irgendwas zu sagen, sondern selbst hingegangen ist und hat mit der Frau gesprochen und hat sie dann vernommen. Hatte aber nicht gesagt, pass mal auf, das und das ist es. Ich habe das alles aus der Gerichtsakte. Und dann hat er eine Gutachterin bestellt und hat der Gutachterin geschrieben, du musst dich da nicht anmelden, du musst da unverhofft hingeben und musst auch nicht unbedingt sagen, wer du bist. Und dann hat diese Frau dort ein Gutachten vor Ort machen wollen. Und dann ging das vor Gericht und interessanterweise, zwischen diesen Aktionen und dem weiteren Gerichtsverfahren sind 2 oder 3 Jahre vergangen. Und die Frau, die war fast 90 und da konnte die sich nicht mehr selbst verpflegen und dann kam die in ein Seniorenheim. Und interessanterweise, also dieses Seniorenheim, das hat alles die Familie gemacht. Und interessanterweise hat dann das Gericht die Frau vorgeladen zu einer mündlichen Erörterung. Sie sollte also in einem gewissen Zustand der Demenz, also irgendwo verkalkt, die war schon irgendwo dann mit der Zeit vergesslich, sollte die dann bei Gericht aussagen, wie die Situation sich bei ihr entwickelt. Jetzt muss man aber wissen, dass Leute, die in die Demenz verfallen, dazu neigen, alles zu sagen, um ihren inneren Frieden, ihre innere Ruhe zu haben. Die sagen also, willst du nach Amerika fahren? Dann sagt die ihnen, ja, wir fahren nach Amerika. Wenn sie ihr sagen, sag mal, wir gehen heute in den Keller Kohlen holen, dann sagt die, ja, wir gehen in den Keller Kohlen holen, ist vielleicht nicht schön. Die Leute sind also sehr leicht zu lenken, die haben gar keinen eigenen Willen mehr. Und da hat das Gericht versucht, da diese Frau zu Gericht zu verladen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich nehme eine Bekannte von ihr und dann schicke ich die Frau in Urlaub. Und dann haben wir sie in Urlaub geschickt. Und dann hat das Gericht gesagt, wo ist denn die Frau? Und dann habe ich gesagt, ja, die ist jetzt zurzeit verreist. Wie, die kann doch gar nicht verreisen. Natürlich kann die verreisen, sag ich. Wo steht denn im Gesetz, dass diese Menschen, die ja nur betreut werden und nicht entmündigt werden, nicht verreisen dürfen? Da war das erste Mal dem Gericht ein Riegel vorgeschoben. Aber interessanterweise hat das Gericht dann einen Betreuer bestellt. Und dieser Betreuer hat sich dann auf die Suche gemacht, die Frau zu suchen. Ich habe es also nicht für möglich gehalten. Die war also immer in gesicherter Position und dann ist ihr Betreuer losgegangen. Und dann hat der Betreuer die Rechnung gestellt und hat gesagt, hier, bezahlt mal. Und seitdem streiten wir uns mit dem. Und die Sache ist, da ist mir erstmal deutlich geworden, was das überhaupt bedeutet. Sie werden eigentlich, von jedermann können sie angezeigt werden und laufen dann in die Betreuungsfalle und dann machen Gutachter mit ihnen genau das, was Gericht und Behörden untereinander machen. Die erklären sie für irre. Die entmündigen sie. Und wenn sie da nicht höllisch aufpassen, sind sie in diesem System drin. Und interessanterweise ist es ja auch dann so, dass diese Betreuer das Vermögen konfiszieren. Lieb und nett, aber das Vermögen ist weg. Also ist das ganze Betreuungsverfahren eine Farce und hat bloß das Ziel, die Leute eigentlich auszurauben. Und das haben wir in dem Fall ganz klar verhindert, aber wirklich mit allen Tricks. Und die Verfahren, muss man ganz klar sagen, die Verfahren laufen heute noch. Kennen Sie ähnliche Fälle? Ich kenne ähnliche Fälle, aber nicht in dieser Konzentration. Mhm. Haben Sie den Film mit der Frau Claudia Greta Ganz gesehen? Ich habe den gesehen, ja. 40 Minuten. Ja, ja. Da habe ich mich extra abends hingesetzt und habe gesagt, mal gucken, was die Frau erzählt. Und dann habe ich gesagt, das können wir eins zu eins umsetzen. Und ehrlich gesagt, ich wundere mich auch, dass die Leuthäuser Schnarrenberg im Bundestag sowas nicht aufnimmt. Die weiß es nämlich. Die beschäftigt sich mit irgendeinem Müll, mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Und diese elementaren Dinge des Rechtes, damit beschäftigt die sich nicht. Da gibt es im Recht diese gesamten Rechtswegabschneidungen. Das sind also diese berühmten Nichtzulassungsbeschwerden. Die sind verfassungsrechtlich gar nicht zulässig. Und die weiß das. Die weiß auch nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, dass das Bundesverfassungsgericht ein Auswahlverfahren hat. Das entspricht gar nicht den Vorschriften des Grundgesetzes. Und diese Sachen, da sage ich, das ist alles systemisch gegen den Bürger organisiert. Und der Normalbürger, der damit nicht täglich zu tun hat, der merkt das so gar nicht. Und dann kommt, wenn er es merkt, der Spruch, damit kommst du nicht durch. Und dann wird man devot. Und dann versucht man mit menschlicher Nettigkeit das Schicksal abzuwenden, obwohl man ja eigentlich schon auf der Schlachtbank liegt und die Sache ist schon abgegessen. Und das sind Rechtszustände, dass ich sage, sag mal, das habe ich für deutsches Recht und deutsche Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht erlebt. Ihnen passiert auch Folgendes, das ist also ganz interessant. Sie haben eine strafrechtliche Verteidigung. Und dann gibt es ein schriftliches vorbereitendes Verfahren und dann schreibt man mal so, wie man den Sachverhalt sieht und was man dann so alles rechtlich dazu rein, was man da erkennt. Und dann geht man in die mündliche Verhandlung und da ich nicht Rechtsanwalt bin, dann sagt das Gericht, ich muss dich zulassen. Jetzt kennt der Richter meine Einstellung, Grundgesetz und diese ganzen Pflichten. Und die erkläre ich dem Richter, dann sagt er nicht, es ist interessant, sich mit Ihnen zu unterhalten, sondern der Richter sagt, wissen Sie was, ich lasse Sie zu dem Verfahren gar nicht zu. Und dann haben sie den Mandanten an ihrer Seite und dann sagt der Richter, ja, wissen Sie was, Herr Semirski, ich habe Sie gar nicht zugelassen. Und dann sage ich, passen Sie auf, Herr Vorsitzender, wir machen eins, dann müssen wir den Termin verschieben, dann muss sich der Mandant einen Rechtsanwalt beschaffen. Der sagt, nee, der Termin ist anberaumt gewesen, der Mandant hat die Gelegenheit, der hat sie nicht genutzt, jetzt verhandeln wir ohne Rechtsanwalt. Und dann wird der Mandant ohne rechtlichen Beistand abgefrühstückt. Das Urteil steht meinetwegen vorher schon fest, der kriegt das übergebrützelt. Und dann werden die Fragen so gestellt, dass der sich eigentlich selbst die Schlinge um den Hals legt. Und dagegen wende ich dann ein, dass das Verfahren unfair gewesen ist. Grundsätze des fairen Verfahrens. Und interessanterweise legen das die Gerichte dann weg und sagen, du, wir setzen die Strafe fest und dann wird die Strafe versucht zu holen. Und interessanterweise haben die Gerichte, wenn sie die Strafe vollstrecken wollen, dann auf einmal die Sache ausgesetzt. Und die Staatsanwaltschaft vollstreckt, ja, da gibt es eine bestimmte Strafabteilung. Und die Staatsanwaltschaft vollstreckt die Strafe. Und dann habe ich da ganz massiv geschrieben, dass das so nicht geht. Und auf einmal werden die Verfahren ruhig gestellt, passiert nichts. Aber diese Verfahren sind im Großen und Ganzen völlig unfair gelaufen. Das kann nicht rechtsstaatlich sein. Es liegt bei Ihnen, ob Sie einen Verteidiger nehmen oder ob Sie sagen, das Ding kann ich selber regeln. Und dann kommt der zu mir, gerade in Steuerstrafsachen, kommt der zu mir und dann verteidigen sie und dann sagt der Richter, ich lasse dich zu. Und das Interessante ist, der Sache bin ich nachgegangen, der Richter darf sie gar nicht ablehnen. Der darf sie nur dann ablehnen, wenn sie die nötige Sachkenntnis nicht haben oder wenn sie den Richter beleidigen und da unsachlich vortragen in persönlicher Absicht. Dann darf er sagen, mit dem unterhalte ich mich nicht, das ist ja hier unerträglich. Aber im Übrigen, wenn sie die fachlichen Voraussetzungen haben und sie machen den Eindruck, die können die Vertretung übernehmen, dann muss der sie zulassen. Das wird überhaupt nicht beachtet. Mhm. Ja, sind Sie denn ausschließlich Steuerberater? Ich bin ausschließlich Steuerberater, ja. Gelernter Steuerberater. Wie viele Jahre? Wie viele Jahre? Seit 1975, also 36 Jahre. Jetzt hatten Sie eben erzählt, wenn ein Bürger nicht in der Lage gewesen ist, Steuerunterlagen einzureichen, dann wäre das unzulässig zu schätzen, so etwa? Ja. Gibt es darüber Urteile? Da gibt es Entscheidungen des Bundesfinanzhofes. Da ist zum Beispiel passiert, dass Buchführungsunterlagen durch Wassereinbruch vernichtet worden sind oder durch einen Brand. Mhm. Und dann steht die Willkür des Finanzamtes nicht in der Tür, sondern das Finanzamt muss abwägen. Es muss sagen, was hat der denn an Aufzeichnung? Und dann muss man aus den Gesamtumständen ermitteln, kann das stimmen? Und wenn der Mann die letzten 10 Jahre steuerlich nicht aufgefallen ist, er hat also seine Buchführungsunterlagen, seine Bilanzen abgegeben und da sind nie große Beanstandungen gewesen, dann hat ein Finanzamt die Erklärung des Bürgers aufzunehmen und zu sagen, okay, geh nach Hause, wir lassen dich in Ruhe. Und jetzt loszugehen und zu sagen, Unterlagen weg, jetzt haben wir die Nase vorne, jetzt können wir machen, was wir wollen, das geht nicht. Und dann gibt es die Das geht. Ja, die machen das, ja klar. Aber das darf nicht sein, da gibt es auch den Anspruch der Strafschätzung. Eine Strafschätzung ist unzulässig. Eine Strafschätzung ist Willkür. Also hat das Finanzamt bestimmte Schätzungsparameter offen zu legen und sagen, ich habe den geschätzt, weil. Und das ist ja heute anders. Heute ist ja, Götz Ali hat das so schön geschrieben über die Raubmaschine. Der hat aus der Nazi-Zeit das Recht analysiert und sehr schön geschildert in mehreren Büchern. Und diese Bücher, wenn Sie die nehmen, können Sie die so schön übertragen auf unser heutiges System. Und das Spannende an der Sache ist, dass die Finanzbeamten zu 75% Nazi-identifiziert waren. Und dieses alte System haben die natürlich nach 1949 mit übertragen. Das heißt, ein Finanzbeamter, der bis 1945 Finanzbeamter unter Hitler gewesen ist, der ist konditioniert. Und der geht auch weiter mit dem Bürger so um. Und das haben die auch weitergemacht. Und das haben die auch wissentlich unter Begutachtung der Regierung weitergemacht. Da gibt es einen schönen Aufsatz von dem Fritz Schäffer, eine Bundestagsdrucksache. Am 11. Januar 1950. Wir machen nicht das neue System, wir behalten das alte System weiter. Das neue System ist viel zu kompliziert, das dauert zu lange und das alte System ist eingefahren. Also machen wir weiter. Tosender Beifall im Bundestag, lebhafter Beifall steht im Protokoll. Und der Abgeordnete Neuburger der CSU hat dem dann noch beigepflichtet. Hat zwar gesagt, ja, es ist zwar schade, aber wir können es jetzt nicht ändern, wir machen das System weiter. Also was da für Geschichte, da steht übrigens bei der Grundrechtepartei, sehr schön, ist die Schilderung drauf. Das ist also hervorragend geschrieben, wie diese Abläufe damals waren. Arbeiten Sie noch mit Herrn Lenninger zusammen? Wir arbeiten nicht gegeneinander, er macht sein Ding und ich mache mein Ding. Wir kennen uns über die Grundrechtepartei, da stellt er ja sein. Und wir sind also rechtlich insoweit völlig identisch. So. Jetzt ist in meiner Sache beispielsweise ist alles über Gerichte gegangen und es ist auch, wie diese Herrschaften so sagen, rechtskräftig. Aber ich bin ja nie richtig ganz aufgeklärt worden. Das geht gar nicht. Die Rechtskraft tritt gar nicht ein. Wenn die Gesetze gar nicht da sind, gibt es keine Rechtskraft. Also alles, was da gemacht wird, ist nichtig. Finanzämter sagen, wir haben damals geschätzt und Ich kenne das. Wir durften zwar nicht, weil die Unterlagen waren ja weg, könnte man sagen, ist denen auch mitgeteilt worden, all solche Sachen. Es geht gar nicht. Sie müssen sich mal ein, es gibt eine wunderschöne Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ja. Einmal gesetztes Unrecht wird nicht dadurch recht, dass es angewandt und wiederholt wird. Und wenn am Anfang die Gesetze gar nicht da waren, die Abgabenordnung, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, wenn die gar nicht da waren, weil die gar nicht gültig sind, dann sind alle Rechtshandlungen, die aufgrund dieser Gesetze erfordern, ungültig. Die sind nichtig. Und welche Gesetze sind nicht vorhanden? Zumindest die Abgabenordnung. Dann müssen wir ins Umsatzsteuergesetz gehen, dann müssen wir ins Einkommensteuergesetz gehen. Das ist alles ein Verstoß gegen die Grundrechtegarantie des Artikel 19. Der Artikel 19 sagt, wenn ich in Ihre Grundrechte eingreife, muss ich Ihnen das sagen. Zitieren? Das Zitiergebot ist das. Mhm. Steht bei der Grundrechtepartei wunderschön drin. Die Grundrechtepartei hat auch die verfassungsrechtlichen Entscheidungen analysiert. Das haben die auch da aufgeführt, einzelne Entscheidungen, wie das zusammenhängt. Ich bin da so ein bisschen weiter. Ich habe mir das so überlegt von der Situation Garantie und wie die Garantie auswirkt und wie das in sich zusammenhängt. Und da hat nämlich der Gesetzgeber eine bestimmte Pflicht, wenn er ein Gesetz macht, da muss eine Ermessensentscheidung ergehen und die Ermessensentscheidung muss so sein, dass der Gesetzgeber möglichst nicht in die Grundrechte eingreift. Aber der Gesetzgeber hat sich darum überhaupt nicht gekümmert. Der hat den Bürger als Feind gesehen und hat dann seine Gesetze gerade im Steuerrecht gemacht und das hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Und da der Gesetzgeber aber nicht den Bürger darauf hingewiesen hat, sind die Gesetze wegen Verstoß gegen das Zitiergebot ungültig. Und damit sind Sie mit Ihrer ganzen Schätzungssache so weit vorne. Sie können die ganzen Akten von Anfang an nehmen und sagen, Freunde, die lege ich auf den Tisch. Das könnt ihr alles vergessen, das ist ungültig. Und zu kompliziert, heißt es ja auch, durch einen früheren Richter vom Bundesverfassungsgericht. Interessiert mich gar nicht. Das ist gar nicht, das ist eine ganz einfache Sache. Sind die Gesetze nicht da, machen wir alles zu, bestellen beim Finanzamt den Antrag, die Steuern zu ersetzen, zu erstatten und machen die Finanzbeamten, die das angerichtet haben, noch persönlich schadenersatzpflichtig. Das ist die Konsequenz. Haben Sie so etwas schon mehrmals gemacht? Nicht mehrmals gemacht, wir sind dabei. Das Problem ist, dass Sie, um diesen Schadenersatzanspruch anzuschieben, das geht übers Landgericht, müssen einen Rechtsanwalt haben. Ja, richtig. Mir ging es bloß darum, dass diese Schätzung nichtig gemacht wird, damit ich auch das Gewerbeverbot wieder aufheben lassen kann. Das Gewerbeverbot ist eine ganz andere Schiene. Das ist völlig unzulässig. Es geht darum, weil ich ja angeblich so große Schulden hätte, wäre ich ja auch angeblich so unzuverlässig. Das geht gar nicht. Das Gewerbeverbot basiert auf der Gewerbeordnung und diese Gewerbeordnung, tut mir leid, ist ungültig, verstößt gegen das Zitiergebot. Damit kann man Ihnen das Gewerbe gar nicht entziehen. Und die berufliche Freiheit des Artikel 12, die ist gar nicht einschränkbar. Ich darf Ihnen gar nichts wegnehmen. Ich kann Sie wegen Steuerstrafsachen bestrafen. Ich kann Sie wegen sonstiger Straftaten bestrafen, aber ich kann Ihnen nicht das Gewerbe entziehen. Es sei denn, aus der grundgesetzlichen Systematik, Sie nutzen Ihr Gewerbe konstruktiv, um Strafsachen auszuführen. Das tue ich nicht. Nicht? Das ist die Grenze. Das ist interessant. Der Artikel 2.1, der sagt, du bist in Deutschland frei. Du hast drei Einschränkungen. Du darfst nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Und du darfst nicht gegen grundgesetzkonforme, einfachen Gesetzen verstoßen. Und nicht gegen die guten Sitten. Und die guten Sitten, das sind die guten Sitten im Gedanken des Rechtes. Im Gedanken des Rechtes grundgesetzkonform. Ende. Und dann kommt die berufliche Freiheit nach Artikel 12. Und dann kommt der Staat und sagt, wir machen da unter in diesem Freiheitsbereich aber noch eine schöne Gewerbeordnung, der entziehen wir da das Gewerbe, wenn du nicht so spurst, wie ich dich haben will. Das ist gar nicht zulässig. Gibt es irgendeinen Fall, den Sie kennen, wo jemand eine Schätzung wieder abwehren konnte? Ja. Auch eine Schätzung, die lange zurücklag? Ja, klar. Die können. Sie müssen sich nochmal vorstellen, Grundrechtsverletzungen verjähren nie. Sie können zurückgehen bis 1949. Die wollen das nicht, die hauen in die Abgabenordnung um die Ohren. Ja. Aber das ist nicht richtig. Das sind Grundrechtsverletzungen. Und da kann man nicht mit einem einfachen Gesetz sagen, also pass mal auf, mein Sohn, da gibt es eine Abgabenordnung, da ist das alles verjährt. Und man muss sich auch mal überlegen, der Begriff Rechtsfrieden, Rechtssicherheit, ja, ist total Müll. Man kann keinen Rechtsfrieden und keine Rechtssicherheit im Unrecht kriegen. Also diese Rechtssätze, die da eine Rolle spielen, die können Sie auf der Basis der Grundrechte gar nicht einreden. Insofern können Sie ganz getrost die Sache nehmen, den Leuten auf den Tisch hauen und sagen, Freunde, ich sage euch mal was. Und dann stutzen die und dann legen die Akte weg und dann muss man Nachleihe legen. Muss sagen, pass mal auf, ich mache einen Privatprozess gegen dich. Ich verklage dich, weil du meine Grundrechte verletzt. Und das verjährt auch nicht, würden Sie sagen? Das verjährt nicht. Es gibt aber noch die normalen Verjährungsfristen von 3 Jahren und auch 30 Jahren. Ja klar, immer wenn wir uns unterhalten, im grundgesetzkonformen einfachen Gesetz, dann sagt man, pass mal auf, da gibt es irgendwo Rechtsfrieden. Wenn die Staatsorgane Sie aber bescheißen, aus welchem Rechtsgrund wollen die denn Rechtsfrieden haben? Die standen doch immer außerhalb des Grundgesetzes. Ja. Machen Sie selbst auch Veröffentlichungen? Ich habe dazu gar keine Zeit. Ich poste in allen möglichen Foren oder jetzt zurzeit bin ich bei Facebook sehr stark. Und da gebe ich solche Sachen dann ab und zu mal rein. Da gibt es Notizen oder dann gibt es die entsprechenden Kommentare zu irgendwelchen Posts, die da auftauchen. Oder ich stelle selbst noch was ein von der Grundrechtepartei, von Lenninger, irgendwas, was dann da wieder aufgenommen ist, schreibt den Kommentar dazu. Es ist Wahnsinn. Was sagen Sie denn zu der Selbstverwaltung von Peter Frühwald? Das ist eine interessante Alternative. Das ist ja nicht unumstritten. Es ist irgendwo in gewisser Weise aber ein Fake. Da ist jemand und sagt, pass mal auf, ich verwalte mich selber, ich stelle mich in die Welt und mein kleines Grundstück ist dann mein Staat. Mhm. Das impliziert gar keinen Staat. Das ist lediglich eine Krücke, um zum internationalen Gerichtshof, Strafgerichtshof in Den Haag vorzustoßen und sich da als Staat zu etablieren und zu sagen, wir nehmen Grundrechtsverletzungen. Wenn die das mitmachen, ist das eine gute Rettung für den Bürger, der sowas macht. Ich kenne Leute, die machen das sehr vehement und sehr konstruktiv. Die haben Ausweise, die können sie mit dem Personalausweis verwechseln. Von der anderen Seite her haben diese Leute aber teilweise Erfolg. Ich habe einen ganz konkreten Fall in Brandenburg und dem wollten sie das Haus versteigern und er hat die Selbstverwaltung erklärt und da hat man die Versteigerung ausgesetzt. Ist das der Herr Reckzee? Nee, ist ein Stranzenbach. Den kenne ich nicht. Nee. Und der war da sehr stark und hat mir gesagt, pass auf, der Peter Frühwald und so. Und ich habe mich da sehr beschäftigt. Dann gibt es auch noch einen Hanneberg, glaube ich. Der sitzt irgendwo in Bayern, der macht das auch. Etwa 100.000 Mitglieder, habe ich erfahren. Ja, es soll eine große Zahl sein, die das machen. Das spricht sich natürlich rum, klar. Aber das stimmt natürlich von der Situation nicht. Man hat die Bundesrepublik Deutschland als völkerrechtlichen Staat und da gibt es dann Leute, die sagen, das ist gar kein völkerrechtlicher Staat, die Bundesrepublik ist eine GmbH oder ist eine eigene Verwaltungseinheit. Das kann man alles drehen und will, aber innerhalb dieser Bundesrepublik Deutschland sagt man jetzt auf einmal, pass mal auf, ich mache mich autark und jetzt möchte ich gerne ein eigener Staat sein. Da würde ich mich als Bundesrepublik Deutschland hinstellen und dem gleich eine Rechnung schreiben und sagen, du nutzt meine Straße, du gehst zu meiner Schule, du nimmst meine Elektrizität und für dich habe ich besondere Konditionen. Das ist alles dreimal so teuer. Dann würden die Leute, die sich da autonom erklären, ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Aber es ist ein Konstrukt, ich habe das mal verfolgt, also von der geschichtlichen Entwicklung und Chefgesetze und die Befehle der Alliierten und dann gibt es noch Gefahrtgesetze, glaube ich, diese alliierte Gesetzgebung, die wirkt heute noch. Das ist kein Fake, die gibt es wirklich. Ja. Und die ist eingebunden. Bloß das ist alles untergegangen. Das ist so, ja, ist ja lange her. Und auch eine Blamage. Wenn man da weitergräbt, wird die ganze Sache spannend, was da wird. Eigentlich sind wir ja nur noch eine politische Organisation als Schutz gegen den Bolschewismus gewesen. Und da hat man uns viel durchgehen lassen. Und wenn ich das jetzt weitersehe, wie die Amerikaner tiefgreifend Nazis mit in ihre Dienste gestellt haben, Gehlen, Werner von Braun und viele Wissenschaftler und alles, was die brauchten, haben die mitgenommen und da haben sie gar nicht geguckt, ob das ein Massenmörder war oder was da sonst gewesen ist. Sind wir also als deutsche politische Spielball gewesen? Allerdings sage ich Ihnen ganz klar, das beste Ergebnis, was da geschaffen worden ist aus dem gesamten bundesrepublikanischen Umstand, ist das Grundgesetz. Dass die Alliierten sich hingestellt haben und haben gesagt, wenn ihr jetzt Scheiße macht, dann sperren wir euch alle ein, dann machen wir euch das Leben zur Hölle. Hat den parlamentarischen Berat bewogen, ein objektives, menschenrechtskonformes Grundgesetz zu schaffen. Es ist ein Wahnsinn, wenn man das Grundgesetz kennt, mit welcher Logik das Grundgesetz in sich greift. Das kommt, wenn Sie das Grundgesetz befolgen nach dem Buchstaben des Gesetzes, kommen Sie zu einer ganz klaren Rechtsstaatlichkeit. und finden als Bürger immer den Weg, um zu sagen, halt mal, Grundrechtseinschränkung geht nicht. Und der Staat als solches, der kommt auch zu seinem Recht. Gesetze, die dem Grundgesetz entsprechen, nutzen den Bürger sehr gut. Und vor allen Dingen, das Grundgesetz hat auch einen eingeschlossenen Sozialstaatsgedanken. Also das, was wir sehen mit Bankenkrise und dieser ganze Wucher und das Abzocken und viele, viele Sachen, sind unter dem Gesichtspunkt des Grundgesetzes gar nicht zulässig. Und das wird ja von der Lehre in der Weise nicht aufgenommen. Haben Sie das in Ihrer Arbeit als Steuerberater auch regelmäßig so angewendet? Ja. In den ersten letzten zwei Jahren? Das Grundgesetz haben wir angewendet 2007. 2007 habe ich angefangen, massiv zu vertreten. Und seit der Zeit sind wir dabei. Und ich muss Ihnen sagen, interessanterweise kommen immer mehr Akademiker, Leute, die hohe Einkommen haben, Leute, die richtig an die Wand gedrückt worden sind. Heute habe ich einen Fall übernommen, 1,6 Millionen Steuerschulden. Sind Sachen, wo ich sage, da hätte sich früher niemand drum gekümmert, der hätte gesagt, ich kann sowieso nichts machen, aber diese Leute stehen auf und sagen, du kannst du was machen, guck dir das an. Mhm. Und es gibt von der anderen Seite viele, die hinterm Baum stehen und sie eigentlich nur verarschen. Das ist eine wirkliche Gefahr. Sie müssen sich vorstellen, dass viele Leute kommen und sagen, nimm für mich den Geltungsbereich des Grundgesetzes, die Wirkung des Grundgesetzes. Und dann fangen diese Leute, die Rechtsstaatlichkeit einfordernd, an andere Leute zu betrügen. Und da stehe ich da und sage, sag mal, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Und irgendwo habe ich gemerkt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die sind konditioniert und nutzen jede Möglichkeit aus, um andere in die Pfanne zu hauen. Und das war auch eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, pass auf, da musst du einen Riegel vorschieben, das kann so nicht sein. Und deswegen achten wir heute viel mehr auf den Inhalt, wie sieht der Verfall aus, wo geht das hin, welche Interessen sind das? Haben Sie mehr Kunden, als Sie haben wollen? Ich habe mehr Kunden, ich bin an der Grenze der Leistungsfähigkeit, sage ich mal so. Ich habe kein Problem, wenn ich Mitstreiter finde. Ich habe ja versucht, Rechtsanwälte zu finden. Ich habe auch mit Rechtsanwälten in der Praxis zusammengearbeitet und habe auch Steuerberater, die sagen, pass auf, wir machen das. Aber die können das nicht in meiner Qualität vortragen, sage ich mal ganz offen. Das ist also so diese Rechtssystematik. Sie müssen sich vorstellen, ich stehe morgens auf, dann beschäftige ich mit Recht und nachts um eins gehe ich ins Bett und dann habe ich mich das letzte Mal mit Recht beschäftigt. Und dieses permanente Training bringt Ihnen natürlich einen Wissensvorsprung. Und da sind wenige bereit, da mitzuspielen. Und wenn ich dann irgendwo bin und diskutiere oder suche das Gespräch, dann wollen die auch gar nicht. Dann höre ich immer, ach Quatsch, ein Rechtsanwalt, ein Dr. Juhr sagt mir ganz klar und deutlich, Recht hat, wer Recht kriegt. Da habe ich dem gesagt, du, ich habe einen 43er Oberarm, ich habe lange Recht. Und dann sagt er, ja, das ist nun mal so. Ja, bloß dann sind wir im Naturrecht, dann sind wir genau da, wo wir nicht landen dürfen. Aber das sagen Ihnen Rechtsanwälte. Rechtsanwälte sagen, sei doch nicht zu böse zu Gericht. In Detmold, Amtsgericht Detmold, Verhandlung, ja? Da sagt mir der Anwalt, mein Sohn, der Richter darf nicht beleidigt werden, der Staatsanwalt darf nicht beleidigt werden, das Finanzamt darf nicht beleidigt werden und die Mandantin, der machen wir ein schönes Urteil, die ist froh, wenn sie eine geringe Strafe kriegt. Also sei mal nett zu allen, aber deine Mandantin muss letztlich die Zeche zahlen. Das ist ernsthaft so dargestellt worden. Ich habe gedacht, mir zieht sie Schuhe aus. Da habe ich dem Anwalt gesagt, sag mir mal, die Mandantin ist doch unschuldig. Ich bin doch überzeugt davon. Das muss ich doch dem Gericht rüberbringen. Der sagt mir, gemach. Wir treffen uns doch alle wieder und da wollen wir uns doch nicht böse angucken. Wenn das Berufsethos eines Rechtsanwaltes ist, und das scheint so zu sein, dass es in der Anwaltschaft breit aufgestellt ist, dann tut mir das leid. Aber das System, ich sage Ihnen was anderes, das System funktioniert nur so, wie es funktioniert, weil diese Machenschaften laufen. Wenn ein Rechtsanwalt aufspringen würde und den Richter anbrüllen würde, wenn der die Grundrechte verletzt, dann hätte das eine andere Qualität. Aber das machen die alle nicht. Kennen Sie einen verlässlichen Rechtsanwalt? Ich weiß nicht, ich habe mich also mit Empfehlungen von Rechtsanwälten grundsätzlich so ein bisschen zurückgehalten, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, ich finde den in bestimmten Sachen gut und in anderen Sachen ist er gar nicht so gut. Ich habe also hier in Berlin einen Rechtsanwalt und der hat sich dann dem Mandanten, hat dem Mandanten gesagt, jawohl, ich vertrete dich. Und dann hat er sich eine Haftungsfreistellung unterzeichnen lassen wollen im grundgesetzlichen Bereich, dass der Mandant ihn da nicht haftpflichtig macht, wenn die Sache nach hinten losgeht, also wenn er da nicht durchdringt. Mhm. Und da hat mich der Mandant angerufen und hat gesagt, du sag mal, wen hast du mir denn da empfohlen? Also man muss dann sehr vorsichtig sein. Stimmt das mit dem 43er Oberarm oder war das nur ein Spaß? Ich trainiere, ich habe Kampfsport gemacht, wiege über 100 Kilo. Wie groß? 1,80 Meter. Mhm. Kommen Sie auch am Montag zum Termin zu Herrn Lenniger? Oder geht das nicht? Jetzt am Montag? Das müsste wohl dieser Montag sein. Das weiß ich, sag ich mal, das weiß ich jetzt gar nicht, das weiß ich nicht. Ja, am Montag müsste es sein. Ich sag's mal so, mit dem Lenniger habe ich bestimmte Pläne gehabt. Lenniger hat seine Welt länger, Lenniger ist ein exzellenter Mann, der hat auch ganz tolle Filme gemacht. Und das ist eigentlich für mich in Deutschland der Grundrechtepapst. Das ist das was der drauf hat auf dem Gebiet, das ist wirklich phänomenal. Und da habe ich immer so rausgestellt. Und dann habe ich so gedacht, wir müssen das im Netzwerk machen. Und Lenniger hat sich irgendwo dann aus diesem Netzwerk rausgeschossen. Was heißt rausgeschossen? Er hat auf einmal nicht mehr mitgewirkt. Und dann haben einige gesagt, du, wenn du mit Lenniger nicht mehr willst, dann legt er einfach den Hörer auf und spricht nicht mehr mit dir. Und das hat, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ich habe die Strecke, die Lenniger gemacht hat, nicht weggeschmissen, sondern habe gesagt, du, das ist ganz wichtig und da soll der mal seine Mentalität haben. Jeder Mensch hat seine Mentalität. Akzeptier das mal und mach auf der Schiene weiter. Und wenn ich den unterstützen kann, dann fördere ich das. Ich habe das auch zum Beispiel bei Facebook reingegeben, habe das auch der Leuthäuser Schnarrenberger weitergegeben, wo ich gesagt habe, guck mal, das ist dein Rechtsstaat, guck mal, was dir für eine Scheiße macht. Auch die Sache Rössler, wie Rössler da als Wirtschaftsminister und als Vizeminister, Vizepräsident in Niedersachsen, die Geschichte Lenniger wusste und heute markiert er da einen Wirtschaftsminister bei uns. Der Mann ist ein Verfassungsfeind, der muss weg. Und das bringe ich dann schon nach vorne. Was wissen Sie über Merkel? Merkel, da gibt es viele Geschichten. Merkel war Stasi-Angehörige. Die hat den Professor Habermann, hieß der, glaube ich. Robert Havemann. Havemann, richtig, Robert Havemann. Dissident, Widerstandskämpfer. Den hat die bespitzelt. Wer weiß, was da noch gelaufen ist. Also sie ist in einem gepixelten Bild mal erschienen, weil man das Bild wohl nicht im Original herausgeben wollte. Und da war sie zu sehen, wie sie sich der Hausbelagerung dort näherte. Ja. Und daher ist das dann irgendwann aufgekommen. Sie hätte wohl nur dann dort sein können, wenn sie auch Mitarbeiter der Stasi war. Denn zu der Zeit hatten nur Stasi-Mitarbeiter Zutritt zu dem Haus des Herrn Havemann. So ist das. Und Rosenholz-Dateien? Wie bitte? Rosenholz-Dateien? Habe ich gehört, habe ich mich nie mit beschäftigt. Aus denen ging hervor, dass im Bundestag etwa 40 Personen mit Stasi-Vergangenheit sind. Ja, okay. Wissen Sie, was mich da verwundert? Diese ganze Stasi-Sache, die hat einen Vorläufer. Das sind die Nazis gewesen. Und da gibt es ja wunderbare Berichte, wie Nazis sich in die Behörden, in die Universitäten und in den Bundestag und so weiter in die Parlamente eingeschlichen haben und wieder etabliert haben. Und die sind anerkannt und alle wussten, dass das Nazis waren. Die Insider wussten, dass das Nazis waren. Und die sind alle übernommen worden und die haben ein System eingerichtet, da gibt es eine Geschichte zu, dass das System so heute läuft, wie es heute läuft. Das ist eigentlich ein abgefedertes nationalsozialistisches System mit Führerprinzip. Das ist unser System. Und jetzt hätte man aus dieser Vergangenheit lernen müssen. Man hätte also niemals Leute aus der DDR, aus der Stasi, diese vorbelasteten Leute irgendwo in irgendwelche Positionen einbringen können, wo sie Schaden errichten. Die hätten als Reinigungskraft oder vielleicht auch im Bau arbeiten dürfen, aber diese Position, wie Frau Merkel sie hat, oder auch im Parlament, das hätte nie sein dürfen. Aber die haben denselben Fehler nochmal gemacht. Auch die Seilschaft, da wird gesagt, dass die alte SED 40 Milliarden Euro im Ausland deponiert hat und aus diesen Mitteln die Kraft schöpft. Und was da läuft, das ist unglaublich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da alle Tricks laufen, die möglich sind. Ein Kommunist ist so lange Kommunist, bis er 1 Million hat. Dann schwenkt er auf einmal um. Meinen Sie, die SED wäre heute noch aktiv? Ich meine, die SED hat eine 5. Kolonne, die heute aktiv ist. Ich sage es dir mal ganz klar. Ich bin der Meinung, Frau Merkel ist eine der Spitzenfunktionäre der SED. Die haben sich klein gemacht. Das gab es nebenbei bei den Nazis auch. Ich glaube, die hießen Graue Wölfe. Das waren so wie Schläfer, dieses Thema Schläfer, was wir kennen aus dem Terror. Das ist eine uralte Sache. Die haben sich ja eingebettet und sind dann unter den Siegern aufgestanden und haben da ihre Fäden gezogen. Bei den Nazis war das zum Beispiel ein Doktor von Mangold. Der war im Parlamentarischen Rat. Der hat zum Beispiel zu der elementaren Grundrechtsproblematik des Zitiergebotes ganz klar Stellung bezogen und hat das dann später in einem Kommentar, in dem ersten Kommentar Bonner Grundgesetz, hat er das wieder nach vorne gebracht. Und das Bundesverfassungsgericht hat die grundgesetzwidrige Formulierung von Mangold weiter genutzt und hat das Zitiergebot in der von Mangoldschen Ausführung weitergeführt. Und wir haben damals untersucht, wie viele Entscheidungen beim Bundesverfassungsgericht laufen, wo Nazi-Kommentatoren mitgearbeitet haben, durch Kommentare oder auch durch gerichtliche Entscheidungen. Wir haben über 400 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gefunden. Da habe ich gedacht, sag mal, was ist denn da los? Wir haben ja Nazi-Deutschland pur im Bundesverfassungsgericht. Und das übertragen Sie mal auf die SED. Und dieselbe Systematik, die sind ja auch nicht blöd, haben die sich auch angeeignet. Da ist ja auch keiner von denen irgendwo bestraft worden. Wenn ich das höre in meiner Schulzeit, habe ich gelernt, mein Sohn, wenn wir die Zusammenführung haben, die Wiedervereinigung, dann werden wir mit unserem Register an Salzgitter die alle zur Rechenschaft ziehen. Das ist überhaupt nicht passiert. Also laufen die alle frei rum, spielen, fahren auf den alten Trabi und hissen ihre Fahne und sagen, war das alte System schön. Das Interessante ist, das können die ja denken. Aber die menschenrechtliche Systematik stimmte bei denen nicht. Und dagegen hätte man aufstehen müssen. Und deswegen hätte eine Frau Merkel zum Beispiel die Bundeskanzler werden dürfen. Andere Frage. Wenn ich jetzt sagen würde, da ist ein Herr, der würde, so wie Sie, solche Steuerberatung machen und es würde ein neuer Kunde hinzukommen, wäre das schon zu viel? Nö, das muss man immer sehen. Da kommen Kunden dazu, da kommen Kunden weg. Man muss die Fälle tatsächlich, ich habe mal Fälle angenommen, die kamen, die habe ich wirklich angenommen, so, ja, machen wir. Ich musste dann stoppen, musste halten, das können wir gar nicht machen. Es ist auch, sind auch viele, die schicken mir Unterlagen. Ich sag mal, ich habe am Anfang Unterlagen gekriegt wegen 100 Euro Ordnungsgeld. Mach mal, komm mal nach Hannover wegen 100 Euro Ordnungsgeld. Sind Sie aus Hannover? Nee, ich bin aus Westfalen ursprünglich. Aber es hat sich ja, es verteilt sich über ganz Deutschland, ja. Wo arbeiten Sie denn? Ich bin in Berlin. In Berlin? Hinter Schloss Charlottenburg. Mhm. Neben dem Landgericht Berlin. Ich hatte kürzlich mal, vor einiger Zeit mal eine Klage gegen die CDU eingereicht beim Landgericht mit PKH-Antrag. Das geht so. Mhm. Also Klagentwurf, die haben sich geweigert, das zuzustellen. Ja, das ist Rechtsverweigerung. Mit der Begründung, dass meine Klage wohl, obwohl sie wohl vielleicht 1000 Seiten hatte oder vielleicht waren es 800, ich weiß nicht genau, vielleicht waren es anfangs auch erst 500 Seiten, obwohl weil man meinte, die Klage hätte auch der beste Rechtsanwalt nicht besser schreiben können. Ich werfe der CDU vor, dass sie da gewisse, Rädelsführerschaften in einer gewissen Korruptionsangelegenheit gehabt hat. Gut, okay. Und da meinte man, man bräuchte diese Klage der CDU nicht zustellen. Ja, nehmen wir es mal so. Wo steht denn, dass eine Klageschrift auf 10 Seiten sein muss? Ich kenne doch Klagen, was meinen Sie, wenn Großkonzerne klagen? Die kommen mit dem LKW an, mit Unterlagen. Mhm. Und dann hat das Gericht da 400 Ordner stehen. Und dann frage ich mich immer, wie kann ein Richter diese 400 Ordner überhaupt begreifen? Und wenn Sie eine Klage machen, und dann ist die Klage zuzustellen, dann kann die CDU sagen, stimmt nicht, weil. Mhm. Und wenn ich merke, diese Klage ist in sich nicht schlüssig oder unsubstantiiert und das ist alles ein schlechter Witz, dann kann ich die Klage aus irgendwelchen Ungebührlichkeitsgesichtspunkten zurückweisen und sage, pass auf, das ist gar nicht ernsthaft. Aber das ist gar nicht Aufgabe des Richters. Das ist Aufgabe der CDU gewesen. Mhm. Und der Richter hätte dann sagen müssen, ich schließe mich der Darstellung an. Ja, sicher. Und was die machen, ist einfach dann Rechtsverweigerung. Ich kenne das Thema. Ich bringe den Rechtsweg nach 19422, dann lässt das Gericht diese Sache einfach liegen. Und interessanterweise beim Amtsgericht Erlangen gibt es da einen Verfassungsrechtler. Und der hat mich dann angerufen und gesagt, Papplapapp, ist doch alles Spinnerei, lass das mal stecken. Und dann dachte der durch das Telefonat, wäre die Sache erledigt und hat die Klage liegen lassen. Und jetzt haben wir die wieder aufgenommen und gesagt, Junge, was du machst, ist Rechtsverweigerung. Und dann schreibt er mir, ja, es ist ja kein Gebührenvorschuss gezahlt worden, deswegen habe ich die Sache nicht ernst genommen, das schreibt ihn ein Richter. Mhm. Und das sind Dinge, wo sie sagen, der Justizgewährleistungsanspruch, ein uneingeschränktes Freiheitsgrundrecht. Die höchste Form des Rechtsstaates ist dieser Justizgewährleistungsanspruch, wenn er irgendjemand Ärger hat, den unabhängigen, unparteilichen Richtern oder dem Gesetz unterworfen, der sich dann zu ihm begibt und sagt, mein Sohn, was hast du? Und dann spricht er Recht in einer absoluten Unparteilichkeit. Da können Sie sich drüber totlachen, was hier läuft. Ja, jetzt habe ich meinen Fall eben mal kurz angedeutet. Das sind wahrscheinlich auch nur ein paar Seiten, die nötig sind. Es geht nur darum, es wurde geschätzt, Unterlagen waren weg, das haben die ausgenutzt und irgendwann habe ich dann auch wieder sehr gut verdient und als ich dann eine Richterin strafrechtlich verfolgte, kam ungefähr 2 Wochen später, obwohl Jahre dazwischen lagen, dann diese Gewerbeuntersagung. Ja. Ist das denn wohl eine aufwendige Sache oder eine einfache Sache, wenn Sie da sowas machen würden? Das muss man sehen. So eine Fälle, ich sage das mal nüchtern, die ufern aus. Weil die andere Seite nicht sagt, wow, der ist einer, der kennt die Grundrechte, sondern die andere Seite sagt, ihr geht, wie können wir den platt machen? Und dann arbeiten die mit allen Argumenten. Das geht also über die Kosten, das geht über den materiellen Inhalt der Klage, das geht über die Zuständigkeit, sachliche, örtliche Zuständigkeit. Das geht mit allen Dingen, die Sie da in so einer Klageschrift haben. Sie hatten aber eben schon Fälle erwähnt, da hätten Sie Erfolg gehabt. Ja, wir tragen das. Wir haben also ein Highlight-Gewerbeuntersagungsverfahren, richtig massiv. Gewerbeuntersagungsverfahren, da hat mich der Landrat angerufen und hat gesagt, du, wegen Grundrechten streite ich mit dir nicht. Das Verfahren stellen wir ein. Und da haben wir das eingestellt. Mhm. Aber das Gewerbe war noch nicht untersagt. Bei mir ist es ja dass das Ordnungsamt dieses Gewerbe bis heute untersagt hat. Ja, zwischen uns beiden gesagt, diese Untersagungsverfügung ist ja nie rechtsgültig geworden. Die ist ja immer noch nichtig. Das heißt also, wenn Sie das Gewerbe ausüben, dann kommen die irgendwann und sagen, du übst das Gewerbe aus, kriegen Sie ein Bußgeldbescheid. Ja, oder Knast. Nee, Knast nicht, da gibt es ein Bußgeldbescheid. Und dann kriegen sie ein Bußgeldbescheid und dann fangen sie an, das aufzurollen und sagen, das ist ja gar nicht rechtens, das ist ja alles nichtig gewesen. Und ein Verwaltungsakt, Hans Kielsen, ein Rechtsakt, der nichtig ist, bekommt nie eine Rechtswirkung. Hat er einen wunderschönen Satz formuliert. Aber ist ja so, dass ich irgendwo gelesen habe, wenn ich jetzt gegen diese Ordnungsverfügung verstoße, ja, dann kann das sehr viel Geld kosten. Also oder Knast. Also ersatzweise Ordnungshaft. Die wollen von Ihnen die wollen Sie nicht in den Knast stecken, die wollen Kohle von Ihnen. Ja, aber es ist doch... Was haben Sie denn für ein Gewerbe? Ich hatte früher ganz normal als Handelsvertreter erfolgreich gearbeitet und Stellplatzflächen für Plakate geworben. Okay. Ich habe also beispielsweise einen Parkplatz mir angesehen, einen Grundstückseigentümer angesprochen, er kann in 10 Jahren 24.000 Euro bekommen, aber es müssen ein paar Plakate da drauf stehen. Vertrag gemacht, ja, an die Firma geschickt, ich bekam Provision. Pro Plakat zahlte ungefähr 1.000 Euro. Ja. Das war alles. Gut. Aber sagen Sie mal, man ist ja findig. Dann mache ich eine Gesellschaft und dann bin ich Angestellter der Gesellschaft und dann können Sie auf der Ebene weiterarbeiten. Und die rechtliche Seite können Sie ja nebenbei organisieren. Hm. Man müsste dann mehrere Leute haben. Nee, man muss eine Gesellschaft haben. Kann man über die Familie machen. Und das, heute kann man ja eine Einmann-GmbH machen. Man kann ja Gesellschafter sein, aber Sie dürfen nicht selber Gesellschafter sein. Also nur eine Formsache. Das ist eine Frage der Organisation. Mhm. Die andere Seite, das ist einfach eine verfassungsrechtliche Schweinerei, jemand die berufliche Grundlage zu nehmen. Da kann man übers Verwaltungsgericht lamentieren, wie man will. Kennen Sie Fälle, wo jemand eine englische Firma gegründet hat? Ja, gibt's auch. Trotz Gewerbeverbot? Ja. Mit Erfolg? Es gibt doch die verschiedensten Rechts- oder Unrechtsprechungen dazu. die liegt in Großbritannien. Da hat der deutsche Staat nichts mit zu tun. Ja, aber wenn derjenige in Deutschland tätig werden möchte. Wenn der in Deutschland tätig werden möchte als Angestellter dieser englischen Firma, dann kriegt er in Deutschland eine Steuerkarte. Und dann ist er hier versteuert und sozialversichert. Und dann zahlt er hier seine Steuern. Und wenn er sich dann auf die Hinterbeine stellt und sagt, ich schulde euch gar keine Steuern, weil die Gesetze nicht da sind, haben wir ein ganz neues Spiel. Aber wenn er dann seine Steuern zahlt und seine Sozialabgaben, dann fällt das gar nicht auf. Mhm. Und die englische Gesellschaft, die sitzt in Großbritannien und aus Großbritannien kriegt er seine Aufträge. Ja. Kennen Sie jemanden, der sowas fördert? Ja, da gibt es diese Go-Ahead-Schiene gab es. Also ich halte nicht viel von der Limited. Da muss jedes Jahr veröffentlicht werden und wenn sie einen Tag später veröffentlichen, kostet es 750 Pfund. Also es gibt Stress. Ja, aber ich muss ja irgendwie mein Gewerbe wieder aufnehmen. Alles andere ist sehr schwierig, weil ich gesehen habe, dass auch die Umsätze im künstlerischen Bereich weit zurückgehen. Man kann nicht mehr richtig Geld verdienen. So wie es gemeint. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihre Familie aufgestellt wird. Ich würde eine Unternehmer... Alleine. Ganz alleine. Ja. Ganz alleine. Ja, würde diese englische Gesellschaft, wäre das, wenn sie die Unternehmergesellschaft können sie nicht, eine englische Gesellschaft machen und andererseits die Gewerbeuntersagung auf ihrer Ecke wegbringen. Wie lange ist denn das her bei ihrer Gewerbeuntersagung? Das kam wohl damals 2006, genau, 2006 war es. Muss man sich die Sachen angucken, muss man wirklich gucken. Also jetzt zu sagen, also ich würde auf der sicheren Seite sein. Ich würde mich hinstellen und würde sagen, pass auf, wir machen jetzt eine English Limited und dann bin ich Angestellter. Ja. Und auf der zweiten Seite würde ich aber vehement die Gewerbeuntersagung angehen. Mhm. Aber sagen Sie mal, wenn Sie so eine 1000-seitige Klage gegen die CDU anschieben. Meine Gründe. Moment doch mal. Ja. Da muss doch ein hohes Wissen sein. So eine Klage, die spinnen Sie nicht aus dem Handgelenk, da haben Sie richtig systematisch gearbeitet. Ich habe sehr viele Telefonate geführt und verschriftet. Sie haben richtig massiv gearbeitet und haben die Klage vorgetragen. Ja. Ja, dann können Sie doch diese Gewerbeuntersagung auch selber aus der Welt schaffen. Aber da sind Sie zu emotional gebunden, oder wie sehe ich das? Nö, man muss auch irgendwelche Möglichkeiten erkennen. Ich habe ja schon bis zum Finanzgerichtshof da nochmal geklagt wegen so einem Pfändungsversuch und all solche Sachen, wäre alles unrechtmäßig. Ich habe alles ganz bestens geschildert in allen Einzelheiten, aber die meinen, dass das alles unerheblich wäre. Das ist das Problem. Man meinte von Gerichts wegen, meine Einwände sind unerheblich, weil in dem Moment, wo das Finanzamt schätzt, müsste ich dann wohl Gegenbeweis, ich weiß nicht, wie alles. Wäre damals ja auch alles rechtskräftig geworden, weil ich am Anfang die Widersprüche nicht rechtzeitig eingereicht hätte, als die ersten Bescheide kamen. Das war das gewesen. Herr Pohlmann, aus so einer Sache, da kann man sich nur einen Freudenschuss erlauben. Wenn ich das höre, ja. Sie müssen sich mal vorstellen, da drückt der Staat ein an die Wand, der kann nicht mehr weiter. Und dann stellen sich die Richter hin und sagen, es ist alles rechtens. Sie sind materiell vernichtet. Und dann sagen die, du zahl mal. Der Staat braucht Sozialhilfeempfänger, wenn sie es so wollen. Mhm. So. Und das kann schon recht, wissen Sie, und da kommen bei mir Zweifel. Gehen Sie mal davon aus, ich bin ein Mensch von durchschnittlicher Intelligenz. Und jetzt haben Sie da oben Richter, die haben das zweite Staatsexamen, die sind vom Bundespräsidenten bestellt, die sind Professoren, die stehen da oben. Und als ich Steuerberater gelernt habe, da hat man mir gesagt, wenn du mal zum Bundesfinanzhof kommst, da ist ein eisiger Wind. Die sind ja sowas von clever. Und wenn du da einen Fehler machst, dann bist du gleich weg. Wenn ich jetzt aber diese rechtsstaatlichen Prinzipien anwende und sehe, dass diese hochintelligenten Leute so einen Müll verzapfen, skrupellos, da kann ich denen keine Intelligenz bescheinigen. Da sind das Verbrecher, die eigentlich mit irgendwelchem Kalkül die Leute platt machen, aber doch nichts im rechtsstaatlichen Sinn. Was hätte es den Staat gekostet, wenn die gesagt hätten, Herr Pohlmann, was können Sie denn, was, sagen wir mal, Sie hätten irgendwas gemacht, Sie hätten 5.000 Euro bezahlt, wir machen hier einen Deal mit Ihnen. Und dann hätten Sie weitergelebt und hätten wir über gar nichts mehr gesprochen. Dann wäre die Sache erledigt gewesen. Und andererseits, man musste ihnen zeigen, ey, wir müssen doch. Das kann alles nicht sein. Und da sage ich, bei solchen Fällen, da muss man genauso brutal sein und sagen, Freunde, wir nehmen das ganze Verfahren aus, liegt das 20 Jahre zurück, kein Thema. Und wir machen euch gleichzeitig schadenersatzpflichtig. Das kündigen wir euch gleich mit an. Haben Sie für sowas eine Anleitung? So eine kurze, dass man sich da einlesen kann. Eine Vorgehensweise. Im Groben kann man sowas ja meistens schon auf ein paar Blätter bringen. Also die schönste Einleitung, die ich kenne, das ist der Aufsatz von Schröpfer im Steuern- und Grundrechte-Block, Klage gegen das Finanzamt Rosenheim. Die hat der bei Lenninger abgekupfert, aber hat das auf seiner Seite richtig schön. Und da stehen alle Rechtsgrundsätze drin, wunderschön mit Rechtsprechung dargestellt. Das findet man im Portal von dem Herrn Lenninger? Nee, das findet man... Der Lenninger hatte das Portal Steuern und Grundrechte-Block, da hat er das Unzeichen als Kreuz dargestellt. Und dieser Schröpfer, das ist nebenbei auch ein Major der Bundeswehr, also das ist kein Dummer, dieser Schröpfer hat gesagt Steuern und Grundrechte und hat und ausgeschrieben. Und der hat auch einen Steuern- und Grundrechte-Block. Und da ist ja die Klage ans Finanzamt Rosenheim. Ja. Und der schreibt diese gesamten Rechtssätze, auch schön mit Urteilen belegt, wunderschön zusammen. Da kann man sehr viel rausnehmen. Ich sage mal so Fälle, wissen Sie, wenn ich ein eigenes Internetportal habe, da arbeite ich schon seit 2002 dran, aber ich muss mich dann mit identifizieren, das muss gepflegt werden, das ist nie fertig geworden. Da kann man solche Sachen einstellen. Aber die Fälle machen wir hier ganz individuell. Sie haben Schwierigkeiten mit einer Webseite? Ja, die wird zurzeit... Schwierigkeiten mit einer Webseite, stellen Sie sich mal vor, wir haben sehr viel Material, dann musste das eingestellt werden, dann haben wir gearbeitet. Da musste die wieder Korrektur gelesen werden, dann wurde die immer vor sich hergeschoben. Jetzt ist die 5 Jahre alt und jetzt plätschert das auf der Stelle. Und jetzt machen das ein paar Jugendliche, die arbeiten da dran. Aber so auf die Schnelle nicht. Das wird, wenn wir es dieses Jahr fertig kriegen, sind wir ganz stolz und sagen, wow, das ist es. Und wenn ich das habe, dann würde ich auch Fälle richtig einstellen, wo ich sage, guck mal, das ist gesagt worden, richtig einscannen, die Veröffentlichungsfreiheit holen und sagen, das machen wir. Haben Sie schon mal eins meiner Telefoninterviews angehört auf kriminalstaat.de? Ich gucke manchmal bei YouTube, wenn da irgendwelche Berichte sind. Und da hole ich mir ja teilweise Filme oder auch Interviews raus. Aber so Pohlmann, ich kann so unterschwellig sagen, der Name Pohlmann, der ist geläufig, aber ich kann nicht sagen bewusst, das und das hat der mal gemacht. Darf ich ihm per E-Mail was zusenden? Können Sie machen, klar. So, und das... Wer machte das? Warte mal, wer mich da beeindruckt hat, das war dieser Joe Conrad, der das macht. Den kennen Sie sicherlich auch. Ja. Der dann so in einem Gespräch das rüberbringt. Ja. Ja, das hat mir auch mal vorgeschwebt. Man muss in einer Talkshow das mal alles diskutieren, auch mit mehreren. Ja, man sollte aber auch das Flair einer Talkshow haben. Das ist eine Schwierigkeit, weil es dafür noch zu wenig Leute gibt. Man sollte schon einen Saal voll kriegen. Vielleicht wird es später mal sowas geben. Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Heltax, H-E-L. H-E-L. T-A-X. T-A-X. At web.de. Web.de. Ja. Heltax at web.de. So, jetzt geht's. Jetzt hab ich's. Ja gut, dann reicht mir das erstmal so. In meiner Welt, was Sie sagen, Interviews in die Richtung, was zu machen, ja. Ich habe mal einen Vortrag gehalten. Da waren 150 Leute. Ja. Und die sind dann aufgestanden und da hat der eine gesagt, du, das müssen wir unbedingt verfilmen, wie machen wir das? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe da keinen Plan. Und da hat er gesagt, du, ich habe Verbindung München, Kunsthochschule, wir müssen was machen. Aber das ist alles im Sande verlaufen. Mhm. Wenn ich sehe, Professor Schneider trägt vor oder der Professor Giel trägt vor. Ich habe den Vortrag von Giel gehört, von der Partei der Vernunft. Da habe ich so gedacht, naja, mit dem könntest du dich mal unterhalten, aber der hat nicht dein Wissen, der weiß diese Zusammenhänge nicht. Aber selbst der sagt, was hier für Grundrechtsverletzungen sind. Und da kann man, man muss ja nicht mit Gleichgesinnten sprechen. Man kann ja auch Leute dazu nehmen, die nicht so fest sind, mit denen man dann wirklich in eine Diskussion eintritt. Die aber bereit sind, in einem Gespräch, zum Beispiel auf der Rentnerseite, dass man Rentner reinnimmt, die Rentner wissen gar nicht, wie die betrogen werden. 33 Millionen Rentner werden systematisch beschissen. Da habe ich jetzt einen Aufsatz, da habe ich die grundgesetzliche Seite von redigiert. Und da habe ich gesagt, sag mal, die haben das dann vom Grund auf, die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 2002, und da gibt es glaube ich eine von 1986. Und ich habe die 2002er gehabt und habe die 86er genommen und die waren dann gegensätzlich, die Entscheidung, und habe die in meiner Welt analysiert. Aber ich habe mir da nicht die Grundlagen des Rentenrechts reingezogen, sondern habe gesagt, du hast einen Überblick, aber die tieferen Grundlagen, wie das alles so funktioniert, mit der Sachverständigenkommission, was alles gibt, das habe ich nicht gemacht. Und dann hat sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu der nachgelagerten Besteuerung richtig schön gemacht. Man hat die Position genommen, die die eigenen bundesverfassungsrechtlichen Gedanken, das Wunschdenken der Regierung nach vorne stellen und hat so das Rentenrecht reformiert. Man hat gleichzeitig zielgerichtet gesagt, die Renten werden gekürzt, und das hat man alles eingearbeitet. Und das hat man dem Bürger in der breiten Masse verkauft als das große Geschenk. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Mit dem Grundgesetz überhaupt nicht übereinstimmt. Kennen Sie denn aus den etablierten großen Parteien irgendwelche ehrlichen Menschen? Oder würden Sie sagen, dass die meisten oder alle sowieso korrupt sind? Oder nee, Verbrecher? Das habe ich mir auch überlegt. Ich sage ja generell, das sind alles Verbrecher. Aber ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel den Helmut Schmidt sehe oder den Baum oder die alte Dame der FDP, wie hieß die, habe ich vergessen, die ist über 90 jetzt. Das waren eigentlich Leute, die eigentlich mit ehrlicher Haut in die Politik gegangen sind und wollten was bewegen. Das sind nicht alles Verbrecher. Die sind irgendwo in das System eingebunden, vielleicht merken die das nicht. Aber Leute wie Merkel, die Macht besessen, oder Schäuble, die da ganz klar sitzen und sagen, du, ich habe hier eine Bestimmung und sehe zu, dass ich in eine bestimmte Richtung dresche, die, würde ich sagen, die stehen außerhalb des Rechtes. Ich habe mich über den Bosbach zum Beispiel gewundert. Bei Bosbach habe ich gesagt, das ist ein unheimlicher Speichellecker von Merkel. Der Bosbach stellt sich hin und sagt, ich kann es grundgesetzlich nicht mittragen. Ich habe gesagt, ey, der Mann hat Charakter. Dann habe ich gehört, dass der noch an Krebs erkrankt ist und trotzdem da. Da habe ich gesagt, pass mal auf, da sind Leute, die sind aufrichtig. Und wenn man mit denen sprechen könnte, wird man sicherlich was bewegen. Aber das muss man sich sehr genau angucken. Ja, gut. Und wo kenne ich die? Ja, gucken Sie mal, bei mir auf Facebook, da ist die Claudia Kanell, Sylvia Kanell heißt die, ja? Sylvia Kanell ist Bundestagsabgeordnete. Und da muss ich immer sagen, die bringt da irgendwelche Sprüche und Positionen. Dann argumentiere ich und dann hört sie sich das an und dann sind dann viele Posts daneben. Und da habe ich gesagt, da musst du mal gucken, was Sylvia so für eine Vita hat. Sylvia Kanell ist Lehrerin. Die hat doch von Wirtschaft und diesen Dingen überhaupt keine Ahnung. Und die sitzt dann und die sagt das dann aber auch auf ihrer Seite. Und da merke ich, da sind Leute in den Parlamenten, die eigentlich dahingestellt worden sind und die wissen eigentlich gar nicht, was sie da eigentlich sollen. Und dann schreibt die bei Facebook zum Beispiel, guck mal, das ist heute die Tagesarbeit, die ich habe. Und da bringt die so ungefähr 2.500 Seiten gedrucktes Papier, die in 2 Stunden in der Sitzung verarbeitet werden. Die müsste eigentlich aufstehen und sagen, sag mal, habt ihr eine Macke? Da brauche ich ein halbes Jahr, um das vorzubereiten. Die bringt das aber in Facebook rein. Da sage ich, da ist eine gewisse Authentizität. Sie hat auch beim Rettungssturm sich der Stimme enthalten und nicht entsprechend zugestimmt. Da habe ich gesagt, pass auf, das ist gut, dass sie das gemacht haben. Sie haben wenigstens erklärt, ich habe nicht die Kompetenz und haben sich da aus der Sache rausgehalten. Und das sind Dinge, wo ich sage, sie sind eben der Durchschnitt des Volkes und das Problem des Volkes ist die mangelnde Bildung, die Bereitschaft, sich einzubringen und zu sagen, halt mal, ich habe eine Position und die möchte ich durchsetzen, das muss ich in einer Partei machen. Wenn ich das aus dem Fenster raus schreie oder wenn ich nicht zur Wahl gehe, geht das unter. Und das war mein Beweggrund. Ich war lange bei der FDP Mitglied. Und da wollte ich austreten und da hat eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, du pass mal auf, bleib mal ganz cool, es gilt Mehrheiten zu finden. Und wenn du da austrittst, dann würdest du nie Mehrheiten finden. Bin dann aber trotzdem ausgetreten, habe einen Vortrag gehalten, kam Professor Berger, Professor Dr. Berger, sagte, Mensch, brillanter Vortrag. ich empfehle dir mal mit einer Partei zu arbeiten. Und dann hat er mir die Freie Union empfohlen. Da bin ich mal zur Freien Union gegangen. Und da bin ich dann eingetreten. Und da wollte ich die eigentlich umnennen in die Grundrechtepartei. Da hat die Freie Union gesagt, nee, wir wollen nicht. Wir lieben die Frau Pauli, die hat das damals aus der Taufe gehoben. Ist aber selbst ausgetreten, die Gabi Pauli. Und dann war das so die Idee, wie willst du bei der Freien Union? Und da bin ich da hingekommen und habe mal angefangen, was ich mir politisch vorstelle. Und da spitzten die auf einmal die Ohren. Und da gab es einen, ey, hör doch mal auf. Und dann gab es andere, die haben gesagt, du lass den Mann bloß mal reden, lass den mal vortragen. Und dann bin ich bei der Freien Union aufgenommen. Dann habe ich jetzt gerade ein Statement abgegeben, Grundrechte, warum Grundgesetz? Warum stellen wir das Grundgesetz nach vorne? Die arbeiten daran, das wird wahrscheinlich veröffentlicht, der Aufsatz. Und da bin ich mal gespannt, was da wird. Da ist das also eine Bewegung innerhalb der Freien Union, die jetzt auch anfängt zu tragen. Da sage ich, wenn viele in die Freie Union eintreten und da mitschieben, dann können wir was ausrichten. Dann können wir auch mit den Piraten zusammenarbeiten oder mit anderen, habe ich gar nichts dagegen. Bloß entscheidend ist, die Rechtsstaatlichkeit einzurichten. Mit welcher Partei würden Sie denn gar nicht zusammenarbeiten? Gibt es da auch eine Handvoll? Ich sag mal so, ich würde mich um die etablierten Parteien herummogeln. Da würde ich also sagen, eure Authentizität auf der Rechtsstaatlichkeit, die habt ihr nachweislich in den Sand gesetzt. Das glaube ich euch nicht. Ich würde also, wenn ich koaliere mit der CDU, hätte die Koalition das unheimlich schwer mit mir. Ich würde mich frech im Bundestag hinstellen und würde sagen, Freunde, ich erkläre euch mal, geht nicht, verstößt. Und da würde ich, wäre mir das scheißegal, ob die Koalition aufrechterhält oder nicht, das wäre der Weg, Rechtsstaatlichkeit, Grundgesetze. Große Schwierigkeiten hätte ich zum Beispiel mit der Linken. Die Linke, da ist ja ein Bundesrichter dabei, der Neskowitsch. Ja, richtig. Der Neskowitsch weiß ganz genau, wie ich ticke, der hat meine gesamte Ausarbeitung auf den Tisch gekriegt. An Neskowitschs Stelle hätte der aus dem Fenster springen müssen, das müssen wir sofort nach vorne bringen, das ist ja ganz elementar, das ist ja Sprengstoff. Die haben das alle unter den Tisch gekehrt. Neskowitsch hat früher mal den Justizminister strafrechtlich verfolgt, mit drei anderen Richtern zusammen. Ja, trotzdem, warum hat er die Grundgesetzsache, warum hat er mich nicht angerufen und hat gesagt, du, spannend. Was ich auch festgestellt habe, Leute vom Fernsehen haben mit mir gesprochen. Mit dir machen wir einen Film, wir wollen, erzähl mal. Da sind die extra nach Berlin gekommen. Mhm. Bin ich mit denen essen gegangen. Und dann habe ich nie wieder was von ihnen gehört. Nie wieder? Nee. Und da habe ich gesagt, komisch, der eine, das war so eine nette Süße, eine Alexandra Höber vom Norddeutschen Rundfunk. Die kam nach Berlin, bin mit ihr essen gegangen. Und dann habe ich ihr das so erzählt, das ganze Konzept und wie das so alles punktet. Und dann hatte die hier in Berlin eine Sitzung. Und dann habe ich sie da noch zur Örtlichkeit gefahren. Und da sagt sie, wir sehen uns bestimmt wieder. Und da habe ich gesagt, na, wenn das ihr Boss erfährt, da sehen wir uns nicht wieder. Ich habe die nie wieder gehört. Ich habe ihr dann mal Ostergrüße geschickt. Da habe ich gesagt, mal gucken, wie die Resonanz ist. Da kam nichts mehr. Das Ding ist gegessen. Dann gibt es einen Olaf Kumpfert, der sitzt wohl beim Westdeutschen Rundfunk. Der muss so auch so an die 60 sein oder Anfang 60. Und der Typ, der hat gesagt, du, ich mache, aber da ist auch lange Zeit nichts mehr gekommen. Also es hat nichts aufgenommen. Der Einzige, der es aufgenommen hat, das war der Ederer, das Märchen vom gerechten Staat. Und da hat sich Lendinger unheimlich verladen gefühlt von dem. Und da hat gesagt, der Ederer, mit dem könnte man auch was machen. Aber die wollen nicht, können nicht, die fühlen sich, ja, irgendwo haben die Leute alle Angst. Interessant, dass in unserem Rechtsstaat die Leute alle Angst haben. Sie müssen sich mal vorstellen, in Syrien, in Libyen, da gehen die Leute auf die Straße und werden erschossen. Kein Hahn würde nach denen krähen. Und bei uns haben sie ein Grundgesetz, da können sie sagen, was wollt ihr denn? Selbst wenn sie ein Verfahren machen, guck mal, was machen wir denn? Da verkriechen sich die Leute alle. Also irgendwie ist das schon eine sonderbare Situation. Was war in Syrien nochmal? Wie bitte? In Syrien, sagten Sie ein Beispiel? In Syrien mit dem Assad? Dass das Volk aufsteht und der lässt die Panzer auffahren und fährt die Leute da platt. Und die stehen auf und demonstrieren. Und die Deutschen stellen sich hin und sagen, oh Gott, da habe ich ein Grundgesetz. Die gehen ja noch nicht mehr zur Behörde und sagen, meine Grundrechte werden verletzt. Mhm. Ja gut, das muss aber für heute erstmal reichen. Jetzt würde ich... Entschuldigung, ja, ich... Ja gut, das reicht ja schon. Dann werde ich es ein bisschen zurechtschneiden, mit Musik untermalen und dann wird es veröffentlicht. Und wenn ich mal nach Berlin komme, können wir mal einen Film machen. Ja, das kann man vorbereiten. Das ist richtig spannend. Ja. Ich werde Ihnen noch ein paar Links senden, was, wen ich schon alles interviewt habe. Hm? Ist nicht mal alles perfekt, aber es reicht schon mal, um viele Leute aufmerksam zu machen. Rechtsanwalt Wolfgang Schrammen, haben Sie die Serie gesehen? Sie sehen nicht, aber Namen. Schrammen, Rechtsanwalt Wolfgang Schrammen, der ist bei mir bei Facebook. Wolfgang Schrammen, genau, habe ich 36 kurze Filme von gemacht. Finden Sie im Internet. Aber ist ein Dingend. Der war Rechtsanwalt. Der stellt bei mir bei Facebook ab und zu mal was ein. Ja, sicherlich. Der ist im Internet schon aktiv. Ja. Wenn Sie Wolfgang Schrammen in der Suchmaschine gucken und unter Videos suchen, finden Sie 36 Filme von mir. Aha. Sehr gute Filme. Okay. Mit guter Tonqualität. 36 kleine Abschnitte sind das. Interessant ist ja die Sache, dass sich diese ganze Systematik immer mehr rumspricht, dass der Bürger sensibilisiert wird. Ja, langsam. Darum bemühe ich mich ja, möglichst viele Menschen anzusprechen, denn die Menschenmehrheit ist es zum Schluss, die dann die Entscheidung trifft und die etwas verändern kann. Nicht allein nur der Rechthaber, sondern die Menge, die dahinter steht, die Lobby. Die Lobby muss erschaffen werden. Die kritische Masse, ja. Ja, große Menge. Ist also, ich sag's mal so, persönliche Empfindung. Da gibt es eine Rechtsanwältin in Hamburg, Isabel, weiß ich jetzt den Namen nicht, eine emanzipierte Frau tritt auf und kriegt sich mit mir in die Wolle, unglaublich. Und bei Facebook, in einer anderen Sache, schreibt die mir, du hast völlig recht, der Rechtsstaat ist in höchster Gefahr, der Rechtsstaat muss erst eingerichtet werden. Jeder Bürger muss aufstehen, den Rechtsstaat einzurichten. Ich habe früher mal ein Sprichwort erfunden. Der Rechtsstaat ist nicht in Gefahr, es hat ihn nie gegeben, habe ich früher geschrieben. Ja, das ist eine spannende Sache. Vor 20 Jahren hat der Tagesspiegel mal geschrieben, der Rechtsstaat stirbt langsam. Mhm. Aber wenn Sie das so sehen, der Rechtsstaat ist nie eingerichtet worden. Er ist von Anfang an torpediert worden. Und das, also es ist erschreckend, was für mich absolut erschreckend ist, das Bundesverfassungsgericht urteilt, da treten hochqualifizierte Leute auf. In der mündlichen Verhandlung, da dürfen nur Professoren und bestimmte Rechtsanwälte auftreten. Und da werden Entscheidungen gefällt, die gar nicht schlüssig sind mit dem Grundgesetz. Und diese Leute treten nicht auf und sagen, was die machen, ist Rechtsbeugung. Man weiß zum Beispiel nicht, dass die Annahmekammern beim Bundesverfassungsgericht nicht bekannt gegeben werden. Wenn man also sagt, welche Kammer nimmt dann die Klage an, da sagt man ihnen nicht, das sind die und die drei Richter, die die Sache annehmen. Also anonym, kann man sagen. Das wird anonym angenommen. Da wird dann gesagt, ich möchte auf der Ebene einen Befangenheitsantrag stellen. Ich möchte auch wissen, ob die annehmende Kammer befangene Richter hat. Da kriegen sie keine Antwort. Es ist ausgeschlossen, dass eine... Ja. Ich hatte früher schon mal vorgehabt, dem Bundesverfassungsgericht massiv Korruption vorzuwerfen und Rechtsbeugung. Da diese Herrschaften ja ihr gesamtes Wissen fast oder jedenfalls überwiegend dafür anwenden, um irgendwelche Verfassungsbeschwerden, egal ob gut oder nicht gut, nicht annehmen zu brauchen. Es geht um die Nichtannahme und um den Durchfluss, den ungestörten Durchfluss des Unrechts. Richtig. Es muss durchfließen, weil sonst würde das System, selbst wenn die sich Mühe geben würden, daran zerbrechen, weil der Aufwand, das alles, was an Unrecht passiert, nochmal entscheiden, das wäre überlastend. Wenn das Bundesverfassungsgericht die Hälfte der Beschwerden annehmen würde, dann würden wahrscheinlich noch Hunderttausende hinterherkommen und sagen, die haben Erfolg, das mache ich jetzt auch. Ja. Das ist das große Problem. Das Problem ist, dass das Bundesverfassungsgericht keine Staatsanwaltschaft hat. Wenn mich ein Finanzbeamter bescheißt, ist der straffrei. Und wenn ich beim Bundesverfassungsgericht eine Staatsanwaltschaft beauftragen könnte, dann würde der Finanzbeamte sagen, gucken Sie mal, wenn ich eine Steuerberatung mache und ich mache einen Fehler, den kleinsten Fehler, ich beurteile die zukünftige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes nicht, kriege ich eine Breitseite, bin ich schadenersatzpflichtig. Ein Finanzbeamter sagt, ich scheiß drauf, ich mache, was ich will, der macht die größten Existenzvernichtungen und da fragt keiner nach. Die sind sogar nach 353 Strafgesetzbuch straffrei. da extra drin. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist in unserem Rechtsstaat möglich. Da stehen Sie da und sagen, unmöglich, undenkbar, und es wird trotzdem gemacht. Lenninger hat es ausgegraben. Fritz Schäffer hat... Hat er mir heute noch erzählt, im langen Vortrag. Hat er ihn erklärt? Hat er mir alles erzählt. Ja, sehen Sie. Öfters, mehrmals schon. Ja, ja, sehen Sie, das ist... Deswegen ist der Lenninger, kann man sagen, also auch bei seiner Persönlichkeit, die er hat ja gelitten, das muss man ihm mal ganz klar sagen, was sie mit dem gemacht haben, es ist ein Hammer. Und kein Minister, kein Beamter hat sich hingestellt und gesagt, du hast recht. Die haben es hinterher. Ich habe denen ja geschrieben, ich habe ja der Staatssekretärin geschrieben, auch in Niedersachsen. Ein Peters, und da gab es noch so einen. Und die habe ich richtig, richtig angeschossen. Und dann haben die sich ganz klein gemacht, da haben sich gar nicht mehr gemeldet. Ja gut, wir machen hier erstmal Schluss und ich melde mich per E-Mail noch einmal bei Ihnen. Also alles Gute, schönen ja, Abend. Tschüss. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Stärkeren sich entfalten können, damit den Schwächeren in unserer Gesellschaft geholfen werden kann. Das ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Das müssen wir in unserem Land leben. Das hat sich in 60 Jahren bewährt und das muss fortgesetzt werden. Und meine Damen und Herren, Sie brauchen starke Abgeordnete hier vor Ort. Und deshalb bitte ich Sie, und da bitte ich auch wieder alle, die aus Kassel kommen und aus der Umgebung, hier aus Nordhessen, überlegen Sie noch mal genau, wer hat hat in den letzten Jahren etwas dafür getan, dass ihre Region sich gut entwickeln soll.